Mixed Pickles, pflegte meine Mutter zu sagen, erinnern sich vielleicht nicht mehr daran, wie sie eingelegt worden sind, aber deswegen sind sie noch lange keine Gürkchen. Sie sagte es auf Jiddisch. Jedes Mal, wenn ich behauptete, etwas vergessen zu haben, was ich hätte erledigen sollen. Carlotta jagt den Kojoten. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Nach dem gleichnamigen Roman von Linda Barnes. Señorita, por favor, es super urgente. Escúcheme. Mi tarjeta. Mixed Pickles. Den Spruch hätte ich auch gerne der Frau gesagt, die auf dem Klientenstuhl neben meinem Rollladenschreibtisch saß und angeblich nicht mehr wusste, woher sie meine Visitenkarte hatte. Sie zur Polizei. Ich sie zahlen. Sie trug eine weiße, langärmelige Bluse mit Stickereien an Kragen und Manschetten. Manuela Estefan. Ihr Name gehörte zu den wenigen Dingen, die wir klären konnten. Sie sprach schlecht Englisch und ich schlecht Spanisch. Mi tarjeta. Sie mir meine Green Card holen. Sie zur Polizei. Wenn sie ihre Ausweiskarte verloren hatte und sich nicht zur Polizei traute, dann war sie illegal im Lande. Sie spielte nervös mit dem Ring an einem Finger. Es war ein filigran gearbeiteter, kunstvoll verzierter Silberring. Ich sie zahlen. Kein Problem. Ich sie zahlen. Sie zur Polizei und Tarjeta holen. Mir war peinlich, dass ich so schwitzte. Ich kam gerade vom Volleyballtraining und hätte mich liebend gern erst einmal in die Badewanne gelegt. Wir saßen uns schweigend gegenüber und wussten beide nicht weiter, bis sie die Zeitung sah. Ich war noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen. Manuela schnappte sie sich und breitete den Lokalteil auf meinem Schreibtisch aus. Mit dem knochigen Ringfinger stieß sie auf einen Artikel. Mir sprang als erstes das Bild von einem Schulhof in die Augen. Ein Mann hatte 21 Schulkinder niedergeschossen. Klar, man geht einfach in ein Waffengeschäft an der Ecke und sagt, man möchte ein paar Schulkinder abknallen. Okay, Mister, hier ist dein Sturmgewehr. Geht das dann auf Visa oder auf Mastercard? Meine Green Card. Mi tarjeta. Mia. Meine Green Card. Aber sie meinte einen anderen Artikel. Leiche identifiziert, stand da. Der Polizei war es gelungen, eine weibliche Leiche, die vor etwa 3 Wochen im Fenspark entdeckt worden war, aufgrund einer Green Card, die man bei ihr gefunden hatte, zu identifizieren. Sie zur Polizei. Esa mujer, esa no es, ya. Esa mujer que está ahí, yo le presté a ella, ich hab geliehen. Karte. Sí, la mujer esa no es ella. Ich geliehen. Sie mir Karte holen. Wer ist sie? ¿Cómo se llama la mujer? Sie zu Polizia gehen. Sie sagen, sie nicht Manuela. Ich Manuela. Sie nicht Manuela. No. Meine Karte. Man wird mich fragen, woher ich weiß, dass sie nicht Manuela ist. Comprende. ¿Cómo se yo? No es posible. La migra, señorita. Ich nicht zurückgehen. Nicht. Sie wurde immer nervöser und plötzlich fing sie an zu schluchzen. Sie machte eine Handbewegung in der Luft, so als würde sie ein Glas umklammern. Por favor, agua, señorita. Ungefähr 30 Sekunden muss ich gebraucht haben, bis ich ein relativ sauberes Glas fand und das Leitungswasser so lange laufen ließ, bis es nicht mehr braun war. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Carlotta, lass die Finger davon. Eine Green Card ist eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Einwanderer. Ja, Moni, das weiß ich doch. Was so Kostbares verliert man nicht. Die Karte war bei der toten Frau im Fenspark im Schuh versteckt. Eine Green Card auf den Namen Manuela Estefan. Ja, aber mit einem Foto, nehme ich doch an, oder? Wir haben einen Experten hinzugezogen. Er hat eine Vergrößerung von dem Estefan-Foto gemacht und die Gesichtszüge verglichen. Den Abstand zwischen den Augen und solche Sachen. Die Tote war nicht identisch mit der auf dem Foto, das steht wohl fest. Siehst du, ich meine, die Tote könnte meine Klientin ja bestohlen haben. Ich meine, immerhin hat die Manuela Estefan, die bei mir war, einen Umschlag mit 5 100-Dollar-Scheinen dagelassen. Und zwar brandneue. Na siehst du, deine Klientin ist illegal. Und glaub du, seist doof genug, ihr für viel Geld eine Green Card zu besorgen. Die vertraute Haltung seiner Schultern und sein gebräunter Nacken ließen mein Herz ganz weich werden. Er wirkte sehr verspannt, aß einen Donut und hatte Puderzucker am Kinn. Ich tippte mir an die entsprechende Stelle, er begriff sofort und rieb sich den Zucker weg. Wir verstehen uns immer noch ziemlich gut, auch wenn ich schon lange nicht mehr bei ihm im Police Department arbeite. Wir wären sicher ein gutes Liebespaar auf eine, nun ja, herzliche Art, aber das Prickeln ist einfach nicht da und das brauche ich eben. Und deshalb habe ich immer die falschen Männer, behauptet Mooney. Von ihrem Gesicht war allerdings nicht mehr viel zu sehen, nachdem der Kerl, der sie umbrachte, mit ihr fertig war. Er betonte das, um mich mit einem einzigen Satz davon zu überzeugen, dass er mir nicht weiterhelfen könne. Das hieß, vergiss deine Klientin und vor allem, misch dich nicht in meinen Mordfall ein. Aber ich erinnerte ihn daran, dass er mir noch einen Gefallen schuldig war. So, ich muss zum Präsidium. Danach können wir reden. Ein Bursche von der Einwanderungsbehörde wird dabei sein. Eines Tages senden Mooney und ich vielleicht auf der gleichen Wellenlänge, aber so wie jetzt läuft das schon seit Jahren. Ich werde verständnisvoll, er geht sofort in die Defensive. Er wird verständnisvoll, ich koche. Das mit der Körperchemie ist eben eine verdammt schwierige Sache. Walter Jameson, geschrieben Jameson, aber das I wird nicht gesprochen, merken Sie sich das. Und machen Sie es kurz, ich hab's eilig. Was sagten Sie, Mr. Jameson? Kinder, trinkt erst mal, bevor ihr euch ins Gesicht springt. Ein Erbsenzähler. Mit roter Krawatte. Er umklammerte sein braunes Ledermäppchen, ein Utensil, das alle Agenten der Einwanderungsbehörde besitzen. Aber nicht alle polieren es dermaßen wie Jameson. Er bestand darauf, meine Lizenz als Privatdetektiv zu sehen, ehe er mich auch nur eines Blickes würdigte. Die Einwanderungsbehörde ist nicht gerade das, was ich besonders schätze. La Migra, sagen die Latinos. Offiziell heißt es Immigration and Naturalization Service, kurz INS. Jameson fing sofort an, mich herumzukommandieren, statt mir auch nur eine Information zu gönnen. Ich will, dass sich Ihre Klientin innerhalb der nächsten Tage bei mir meldet, sonst kriegt sie Probleme, ist das klar? Übrigens auch Sie. Ich bin eine Bürgerin dieses Staates, Mr. Jameson. Ich dachte, Sie machen nur Ausländern Schwierigkeiten. Sie sind zur Kooperation verpflichtet, wenn Sie etwas beisteuern können. Sie können mich auch, und zwar kreuzweise. Kinder. Ich kam mir vor wie der Fuchs gegen Hunde und Jäger. Der Fuchs hat beträchtlich weniger Spaß an der ganzen Jagd. Mooney half mir auch nicht besonders. Er half mir eigentlich überhaupt nicht. Aber ich sagte mir, der Fuchs wird ja nicht immer erwischt. Lieutenant Mooney weiß ich normalerweise überall durchzusetzen. Doch ich begriff, dass die Einwanderungsbehörde Mooneys Mordkommission heftig unter Druck setzte. Man wollte keine toten Illegalen, weil man überhaupt keine Illegalen wollte und schon gar nicht als Thema in der Presse. Und Mooney arbeitete nicht nur an dem Mordfall Estefan, es war vielmehr schon eine ganze Serie. 3 Leichen im Fanspark, alle nach dem gleichen Schema stranguliert und verstümmelt. Es gab keine Fingerabdrücke, weil es keine Hände mehr gab. Und alle toten Frauen waren Latinas. Ich habe mit dem Gesocks nichts zu tun. Ich bin amerikanische Staatsbürgerin, so gut wie Sie. Auch wenn sich mein Mann aus dem Staub gemacht hat. Martha, was ist denn bloß heute los mit Ihnen? Diese Manuela Estefan, die bei mir war, hatte eine von meinen Visitenkarten und ich verteile das Zeug ja nicht an jeder Straßenecke. Hat sie die von Ihnen? Oder vielleicht hatte sie von Paulina. Lassen Sie Paulina aus dem Spiel, Carlotta. Paulina hat Visitenkarten von mir. Sie ist nicht in der Schule gewesen. Ich weiß nicht, was ihr Kummer macht. Paulina ist seit 4 Jahren mein sogenanntes Patenkind. Ich habe sie zwar durch eine Wohlfahrtsorganisation, aber ich mag sie wie ein eigenes Kind, ehrlich. Paulinas Mutter Martha ist Kolumbianerin. Sie war vor kurzem in Kolumbien wegen eines Trauerfalls. Martha hoffte auf eine Erbschaft, aber es war Essig mit Erben. Ich hätte ihnen etwas Wohlstand gegönnt, denn Martha hat derart Gelenkrheumatismus, dass ihr jede Arbeit schwerfällt. Trotzdem schien mir ihre Bockigkeit noch einen anderen Grund zu haben. Sie verschwieg mir etwas. Also ging ich in Paulinas Zimmer. Hey Carlotta, bist du hier, um blöde Fragen zu stellen? Paulina, ist in Bogota irgendwas passiert? Ich frage dich, Carlotta, wenn man nicht die Wahrheit sagt, ist das dann dasselbe wie Lügen? Sie sah mich wie eine Fremde an. Wie ihre Mutter fremde Angloleute anschaut, von denen sie nichts Gutes zu erwarten hat. Es tat weh, als Paulina mich so ansah. Ich bin vielleicht manchmal zu fürsorglich zu Paulina und manchmal zeige ich ihr nicht richtig, wie gern ich sie mag, aber zumindest kriege ich es eigentlich immer hin, dass Paulina mit mir redet, egal was anliegt. ¿Qué has estado hablando? Yo no he dicho nada, mamá. Entonces, ¿de qué hablaron? Aber diesmal kam Marta hinterher mit einem Schwall spanischer Sätze und danach sagte Paulina gar nichts mehr. Ich war mir sicher, sie kannten Manuela Estefan. Aber welche Manuela von den beiden? Ich telefonierte stundenlang in der Gegend herum, aber niemand kannte die Frau, die, ohne dass ich es wollte, plötzlich meine Klientin geworden war. Auch Organisationen, die illegalen Einwanderern Zuflucht bieten, halfen mir nicht weiter. Und das fuchst mich immer höllisch, wenn mir die Leute nicht unbesehen glauben. Ich habe jedes Mal Probleme damit, dass ich für manche Leute ja auch eine Fremde bin. Am Abend beschloss ich, Taxi zu fahren. Da hört man immer was, das vielleicht weiterhilft. Und außerdem ist Taxifahren mein zweiter Gelderwerb. Ich kutschierte Kongressteilnehmer von ihren Dinners im Anthony's Pier 4 zu ihren Westin und Marriott Hotels und verdiente genug, um eine Woche bescheiden über die Runden zu kommen. Kurz nach Mitternacht fuhr ein weißer Dodge zum dritten Mal an mir vorbei und als ich ihn abschütteln wollte, wurde mir klar, dass er mich die ganze Zeit verfolgte. Ich war überzeugt, Mr. Jamieson ließ mich beschatten. Als ich gegen Morgen nach Hause kam, blinkte der Anrufbeantworter. Aus dem ersten Stock war das glückliche Heulen meiner Mieterin Ross zu hören. Es Manuel. Manuela, señorita. Ayúdeme, por favor. ¿Me escucha? ¿Está ahí? Señorita, bitte. Hallo? Ayúdeme, por favor, señorita. Yo sé que usted me puede ayudar. Llámeme o 21 Westland. Pronto, señorita, pronto. Venga. Westland Avenue 21. Keine schöne Gegend. Es ist eine Sache, zu Hilfe zu eilen und eine ganz andere, einfach loszustürmen, ohne vorher nachzudenken. Ich entschloss mich schließlich, Ross als Verstärkung mitzunehmen. Ross, meine einzige Mieterin, hatte zwar gerade etwas Besseres zu tun, aber da sie es mit ihrem Karatelehrer Lemon trieb, konnte ich ihn auch gleich zum Mitkommen bewegen. Ich? Wieso? Wohin? Warum? Wir stiegen in seinen kleinen Transporter. Er verfuhr sich mehrmals. Baustellen! Überall Baustellen! Und als wir über den Fenway kamen, sah ich eine Menge Blaulichter. Überall Polizei? Mooney ragte mit seinen gut 1,90 und 240 Pfund aus allen anderen Cops heraus. Ich erinnerte mich an den Zeitungsartikel, den Manuela mir gezeigt hatte. Den über die Tote hier im Fanspark. Was zum Teufel machst du hier? Manuela Estefan hat mich angerufen, ein Hilferuf. Und ihr? Ihr habt doch nicht etwa noch eine Leiche? Kotzt bloß nicht, sonst macht mir der Gerichtsmediziner die Hölle heiß. Der Polizeifotograf arbeitete noch. Er war blass und meinte, der Täter müsse ein Psychopath sein, einer von der schlimmsten Sorte. Das Gesicht der Toten war übel zugerichtet, geschwollen und mit dunklem Blut bedeckt. Und die Hände waren weg. Einfach weg. An den Handgelenken abgehackt. Und? Erkennst du sie etwa? Ich konnte nicht sprechen. Ich sah etwas auf dem Boden glitzern. Es war Manuelas Silberring. Westland Avenue hatte Manuela als Adresse genannt. Ich fuhr mit Mooney hin. Nummer 21. Die Tür zu der Kellerwohnung stand offen. Du bleibst draußen, Carlotta, ich bitte dich. Mooney! Du bist keine Polizistin mehr. Hörst du nicht? Das ist dein Befehl. Und es passt mir nicht, dass du dich in diese Sache derart reinkniest. Auch wenn dir diese Frau mehr bedeutet hat, als du zugibst. Die Wohnung war an eine Aurelia Gaetan vermietet. Moonies Beamte kämmten das Haus 21 Westland Avenue durch, befragten Mieter und suchten den Hausmeister. Ich ließ mich nicht abwimmeln. Ross und Lemmen warteten auf der Straße. Es gab zwei winzige Zimmer mit Feldpritschen und eine Kochnische. Im hinteren Zimmer stank es nach schmutziger Wäsche und nach etwas anderem. Mooney schnupperte und dann schickte er einen Sergeant los, um schleunigst einen Durchsuchungsbefehl zu besorgen und die Spurensicherung zu verständigen. Ein ungemachtes Feldbett war blutverschmiert. Blut war auf die beiden anderen Pritschen gespritzt, auf die Wand, auf ein Kruzifix. Ein altes Telefon lag auf einem zerwühlten Kissen. Der Hörer hing baumelnd herunter. Nichts anfassen! Mooney, wenn sie ihre Hände hier verloren hat, dann muss der Ring natürlich absichtlich neben die Leiche im Park gelegt worden sein. Falls das die Stimme auf deinem Anrufbeantworter war. Na, ich hab das Band noch. Das hier ist ein Mordfall, Carlotta. Muss ich dich daran erinnern, dass Privatdetektive sich aus einem Mordfall herauszuhalten haben? Mooney, sie hat mich um Hilfe gebeten. Hör zu. Diese INS-Bursche hat mir gesagt, es hätte mit Mittelamerika zu tun. Killerkommandos, Todesschwadronen, also bitte. Es reicht, dass die mich unter Druck setzen. Vergiss es. Und wenn es dir schwerfällt, dann kauf dir was Schönes für das Geld und denk nicht dran, wo du es her hast. Früher habe ich mir bei meiner Schlaflosigkeit immer Sorgen gemacht. Aber meines Wissens ist noch nie jemand daran gestorben. Ich ließ die Gitarre stöhnen und sprechen. Normalerweise machen meine Augen vor meinen Fingern schlapp, aber diesmal spielte ich, bis mir die Schwielen an den Fingern wehtaten. Und noch ein bisschen länger. Es wurde schon hell, als ich mich schließlich auf meinem Bett ausstreckte. Aber das Bild von der blutverschmierten Feldpritsche ließ mich nicht einschlafen. Man muss arbeiten, wenn ich es dir doch sage. Ich beschloss, Martha unter Druck zu setzen. Martha, würde ich sagen. Hättest du mir meine Fragen beantwortet, könnte die Frau noch leben und du hast sie gekannt, gib's zu. Aber Martha war nicht zu Hause. Ich weiß, dass sie mit Sozialhilfe nicht arbeiten darf. Aber sie ist arbeiten. Und Paulina war so verstört, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Ich darf dir gar nichts sagen. Ma hat gesagt, ich darf nicht darüber sprechen. Alle sagen andauernd zu mir, sagt das oder sagt jenes und sagt das nicht. Ich darf das nicht sagen. Sie spielte mit einem Stückchen Golddraht. Das ist ein Fisch für einen Anhänger. Paulina hatte den Draht spiralförmig aufgedreht. Es war wirklich gut gelungen. Ich lobte sie ehrlich und plötzlich rückte sie mit Marthas Arbeitsstelle raus, Hannemans Kissenfabrik. Ich erfuhr, bis wann ihre Mutter Schicht hatte. Und als ob das zu viel gewesen wäre, machte Paulina auf dem Absatz kehrt und verschwand in ihrem Zimmer. »Sprich mit mir«, hätte ich am liebsten laut geschrien. »Sprich doch endlich mit mir!« Ich stellte mir Wolken weißer Gänsedaunen vor. Allein der Gedanke an Kissenfabriken macht mich schläfrig. Hannemans Kissenfabrik lag in einer Seitenstraße der North Beacon Street zwischen einem Laden für Sanitärbedarf und einem Schuhgeschäft, das Räumungsverkauf machte. Hanneman passte gut in die verlassene Gegend. Ein Ziegelkasten mit zugenagelten Fenstern, ohne Firmenschild, ohne Reklametafel. Ich hätte nicht allein hierher fahren sollen. Aber ich dachte an die Feldpritsche. Ich dachte an den Silberring. Ich hörte Manuelas Stimme in mir und ich ging rein. Es stank, es war laut und ich konnte kaum atmen in dem dicken Smog. Als mich die Arbeiterinnen sahen, erstarrten sie. Alle waren Latinas und alle waren ängstlich, als sie mich, eine Weiße, sahen. Halb verdeckt hinter einer rostigen Säule stand Martha und starrte mich genauso ängstlich an wie alle anderen. Hier arbeiteten offenbar illegale Einwandererinnen und Frauen wie Martha, die Sozialhilfe bekamen und heimlich dazu verdienten. Hannemann verlangte also keine Papiere, aber dafür waren die Arbeitsbedingungen die Hölle und die Löhne sicher ein Dreck. Ich tat so, als würde ich Martha nicht kennen, schaute mich einfach nur einen Moment um und ging. Jetzt hatte ich Martha in der Hand. Sie würde mit mir reden müssen. Miss Carla, könnten wir uns vielleicht einen Augenblick unterhalten? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Wir sollten erst mal Ihre verletzte Nase kühlen, Miss Carla. Oh, danke schön. Er hatte ein Taschentuch mit Wasser getränkt und bot es mir an. Er war nicht zudringlich oder sowas. Eiswürfel wären natürlich noch besser. Die Situation war blöd. Da steht einer der schönsten Männer meines Lebens vor mir und ich blute aus der Nase und sehe scheußlich aus. Seine Augen waren blau und seine Stimme... Bisschen schwindelig? Mhm. Soll ich einen Stuhl bringen? Ich bin gleich wieder da, Miss Carla. Aus der Nähe betrachtet sah er sogar noch besser aus als von Weitem. Wir hatten das ganze Volleyballspiel über nach ihm gelinst. Das Match war wichtig, sonst hätte ich es abgesagt, denn die tote Manuela lenkte mich zu sehr ab. Das Match war öffentlich und natürlich freuen wir uns über Zuschauer, wir glotzen sie normalerweise nicht an. Wir haben vor zu gewinnen, nicht einen Mann abzuschleppen. Aber der hier... Und irgendeiner hatte das Gerücht verbreitet, er sei ein Talentsucher. Ich nahm das triefende Taschentuch und hielt es mir vors Gesicht. Wasser und Blut tropften auf das sowieso schon durchgeschwitzte Top. Mir war schlecht. Wollen Sie sich irgendwo hinlegen? Haben Sie einen Wagen? Ich meine, würde es Ihnen vielleicht was ausmachen, mich nach Hause zu fahren? Wäre Krankenhaus nicht besser? Ach, was? Oder ein Arzt? Nein, es geht schon. Ich nur nach Hause. Nehmen Sie meinen Arm. Dankeschön. Ja, über was wollten Sie mit mir reden? Ja, es hat Zeit. Nein, reden Sie schon. Über Manuela Estefan. Was wollen Sie? Die ganze Zeit spürte ich das Prickeln im Bauch. Und da sagte er... Einwanderungsbehörde. Ich wurde sozusagen stocknüchtern. Ich merkte, dass ich stotterte, als ich ihn nach seinem Ausweis fragte. Er reichte ihn mir, bevor ich den Satz zu Ende gestottert hatte. Dem Ausweis konnte ich entnehmen, dass ich es mit Special Agent Harrison Clinton zu tun hatte. Harry reicht. Ich dachte an seinen Kollegen Jamieson und fragte Clinton, ob er auch so ein poliertes, braunes Agentenmäppchen hätte wie der. Ich laufe nicht gern mit Täschchen und Mäppchen herum. Oder finden Sie, zu jemandem wie mir würde das passen? Sie kommen nicht aus Boston? Nein, aus Texas. Haben Sie Kopfschmerzen? Oh, ein bisschen. Soll ich schneller fahren? Er fuhr gut, hatte das Steuer mit seinen großen Händen fest im Griff. Unwillkürlich musste ich an seinen Kollegen Jamieson denken. Der war ohne ersichtlichen Grund ekelhaft zu mir gewesen. Und jetzt hatten sie Harry losgeschickt, um mit seinem Charme die Details aus mir herauszukitzeln. Na schön, soll er doch sein Glück versuchen, aber wenn's geht ein bisschen schnell, mein Kopf pocht schon. Der Mann sah verdammt gut aus. Die Zähne waren allerdings leicht gelb, obwohl er nicht rauchte. Ex-Raucher, wie ich. Die Zähne bewahrten ihn davor, völlig vollkommen auszusehen. Wieder lächelte er mich strahlend an. Er machte seine Sache gut. Vielleicht lag es an den Kopfschmerzen, aber fast hatte ich das Gefühl, als könnte ich ihm vertrauen, als könnte ich mir bei ihm meine Sorgen und Befürchtungen von der Seele reden. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Was unserer Meinung nach hier abläuft, ist Folgendes. Wir glauben, dass diese Manuela Estefan ein Kojote ist. Ein Schlepper, der Leute reinschmuggelt, ausplündert und dann womöglich verpfeift. Ja, warum vermuten Sie das? Wo sie hinkam, starben Leute. Sie kannte eine Menge Asylsuchende und sie verkaufte ihre Informationen an den Meistbietenden. Und glauben Sie mir, wir vom Immigration Service sind niemals der Meistbietende. Klar. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, bevor Sie zu irgendeinem Treffen mit irgendeinem Informanten gehen, rufen Sie mich an und ich werde Sie begleiten. Abgemacht? Ich war mir plötzlich sicher, dass Harry mich die ganze Zeit verfolgt hatte. Sein Charme und meine Kopfschmerzen machten mich streitsüchtig. Er sollte sich zum Teufel scheren, bevor ich weich wurde. Ma'am, Es wird mir ein Vergnügen sein, sie im Auge zu behalten. Oho, oho. Könnte es vielleicht sein, dass Jamieson bei Männern eingesetzt wird und sie bei Frauen? Normalerweise ja. Er lächelte mit genau der richtigen Portion Zerknirschung, die ihn unwiderstehlich machte. Als er in meiner Zufahrt hielt, hatte ich eine Hand auf dem Türgriff und ein Goodbye auf den Lippen, als er sich rüberbeugte und mir seine Hand auf den Arm legte. Ich knallte die Autotür zu und kam noch irgendwie ins Haus. Die Kopfschmerzen entfalteten sich zu voller Pracht. Ich musste mich am Geländer festhalten. Dort, wo er mich berührt hatte, fühlte sich mein Arm ganz heiß an. Ich versuchte nicht an ihn zu denken. Ich versuchte mir Sam vorzustellen, meinen eigentlichen Liebhaber, der ebenfalls ein Prickeln zustande bringt. Aber Sam Gianelli war wieder mal in Italien bei der großen Verwandtschaft und wer weiß, bei wem sonst noch. No comprendo. Kommen Sie, Martha, ersparen Sie mir diese No comprendo, Mädchen. Vielleicht rede ich zu viel und jemand in der Fabrik hat zugehört. Was gehört? Vielleicht sage ich, da ist diese Anglo-Frau, die jetzt meine Tochter ist. Vielleicht habe ich ihre Karte gesagt. Sie sollten da raus, die zahlen doch nicht. Sie werden wie der letzte Dreck behandelt. Ihr müsst euch wehren, ihr müsst die Dreckskerle anzeigen. Sie müssen Geld für Bestechung zahlen, an die Polizei. Ich habe gehört, dass einmal Frauen Ärger gemacht haben. Die sind nicht mehr da. Immer kommen neue. Ich will keine Ärger machen. Ich kann nicht für sie tun. Keine Ärger, sie? Ihr müsst euch mal aus diesem Laden rauskommen sehen. Halb blind, halb taub und benebelt. Aber sie stellen auch keine Frage. Was für Fragen? La Migra. Niemand wird zurückgeschickt. Martha, Sie müssen da nicht arbeiten. Sie sind legal hier. Oh, meine Cousine Lydia noch nicht. Kannte Lydia Manuela Estefan? Nein. Lilia ist neue. Kennt nur mich. Martha, wen kennen Sie dort? Wen kennt Lilia dort? Lilia ist neue. Ich kenne ein paar. Trainer vielleicht. No sé. Wie heißen die? No sé. Eine Frau, die bei euch gearbeitet hat, ist jetzt tot, Martha. Sie verstehen das nicht. Niemand hat diese Frau umgebracht. Nur weil sie für den Kopfkissen stopft. Ist otra cosa. Es hat irgendwas mit einem Mann zu tun. Sie schläft mit ihm. Sie schläft nicht mit ihm. Kinsabe. Martha, ich will endlich wissen, wie die Frauen, die Sie kennen, heißen. Sie keine Schwierigkeiten machen. Wenn ich verliere die Arbeit, dann kann ich hier nicht wohnen bleiben. Nicht mehr die Miete bezahlen. Dann gehe ich woanders hin. Mit Pauline. Pauline dann mit mir weg. Sie comprende? Ich brauchte Mooney. Leider war er kaum noch allein zu sprechen. Dauernd saß Jamieson in seinem Büro und stellte blöde Fragen. Die Beamten von der Einwanderungsbehörde seien sich sicher, dass ein Killerkommando aus Mittelamerika hinter den Morden stecke. Die Polizei ging von einem Psychopathen aus. Und Mooney und ich glaubten beides nicht. Ich will die Berichte. Sie haben sie mir versprochen. Was ich Ihnen sagen will, es wird verdammt schwer werden, diesen Burschen zu schnappen. Weil er nämlich eine Menge von dem Zeug weiß, das auch die Cops wissen. Himmel, er könnte sogar ein Cop sein. Sie spinnen, Mooney. Er ist sehr sorgfältig. Keine Fingerabdrücke, nichts. Ein Profi eben. Jetzt will ich mal was von Ihnen, Jameson. Wieso habe ich immer noch keinen vollständigen Satz Fingerabdrücke, der zu dieser Green Card gehört? Kein Schreiben von einem Arbeitgeber, von einer Bank, von einem Vermieter. Irgendwas aus Ihrem Archiv, Jameson. Wir arbeiten dran. Als er weg war, konnte ich nicht anders. Ich musste Mooney warnen. Er ließ sich zu sehr von der INS unter Druck setzen. Und das Schlimme war, dass er vor lauter Seriosität mit denen weiterhin zusammenarbeiten wollte. Ich konnte ihm also keine Informationen über Martha, die Fabrik, den Bestechungsverdacht geben. Gar nichts, weil er das alles womöglich Jamieson wissen ließ. Mooney merkte, dass zwischen uns etwas war, was uns beiden wehtat. Misstrauen. Hi, Carlotta. Hallöchen. Sie saßen zu dicht nebeneinander auf der Couch. Ross kicherte verlegen. Harry stand auf und meinte, es würde mir doch nichts ausmachen, dass er hier auf mich gewartet habe. Da mir keine schlagfertige Antwort einfiel, hörte ich erstmal meinen Anrufbeantworter ab. Hi, Carlotta, ich bin's. Paulina. Mit mir ist alles okay, Carlotta, aber ich gehe nicht mehr nach Hause. Ich will nicht mehr meine Mutter sehen, vor allem was passiert ist. Aber mir geht's wirklich gut. Du brauchst dich keine Sorgen zu machen. Ich rufe dich nochmal an, ja? Tschüss. Ich war erleichtert, dass sie angerufen hatte. Aber ich war auch wütend, weil sie mir nicht sagte, von wo aus sie anrief, wo sie war. Ich hab gesagt, du wirst schon nichts dagegen haben. Na, ich dachte, du freust dich wahrscheinlich. Ich brauchte einen Moment, bis ich merkte, dass Ross mit mir sprach und dass Harry immer noch da stand. Da ich Ross zu Genüge kenne, fragte ich mich im Stillen, ob sie sich schon sehr nahe gekommen waren. Höchstwahrscheinlich nicht. Sie trug ein T-Shirt, wenn das auch so ziemlich alles zu sein schien, was sie anhatte. Aber es war immerhin lang genug. Na, dann will ich mal. Ich habe auch einiges zu tun. Sie haben komische Arbeitszeiten. Was kann ich für Sie tun? Ihr blauer Fleck ist gar nicht mehr so schlimm. Und geschwollen sieht's auch nicht mehr aus. War's das? Okay, vergessen Sie's. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meinen späten Besuch. Solange er kurz bleibt. Immer unverblümt, was? Direkt. Mir ist das Wort direkt lieber. Tja, also dann, wie Sie wollen. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, Sie sollen die Finger von Hahnemanns Kissenfabrik lassen. Aber schleunigst. Immer unverblümt, was? Eine offizielle Bitte meiner Dienststelle. Wenn Sie sich nicht zurückziehen, werden Sie eine Undercover-Operation vermasseln, in die wir verflucht viel Zeit und Mühe investiert haben. Er sah mich an, als würde ein Blick genügen. Er sah von oben herab, denn er war noch größer als ich. Dann, als sei die Sache erledigt, nahm er ein Foto vom Kaminsims. Ein silbergerahmtes Foto von Paulina. Und auf einmal merkte ich, wie ich Harry Clinton von Paulina erzählte. Wie wir uns kennengelernt hatten, wie sie sich verändert hatte und dass ich mir jetzt Sorgen um sie machte. Und seine lässige Zuversicht wirkte wie Schmirgelpapier auf meine Nerven. Sie mögen mich nicht, stimmt's? Oh. Ich mag Ihren Job nicht. Ich sag Ihnen was. Es gibt jemanden, der illegalen Firmen Tipps gibt, bevor wir eine Razzia auf die Beine stellen. Wir kommen jedes Mal zu spät. Und ich sage Ihnen noch was. Es ist jemand aus unserem eigenen Haufen. Ich konnte ihn schlecht fragen, ob er Jamieson verdächtigte, der Mooney derart auf der Pelle hockte, als wolle er ihm jedes Geheimnis rechtzeitig entlocken. Es war auch ein zu blöder Gedanke. Ich war hundemüde. Ich hoffte nur, dass Ross Harry Clinton nicht eingeladen hatte, die Nacht bei ihr zu verbringen. Wenn er nicht so verdammt sinnlich gewirkt hätte, ich hätte ihn längst rausgeschmissen. Ob Sie mir noch einen einschenken? Habla Español. Meinen Sie, wenn ich besoffen bin? Ich verstehe einigermaßen Spanisch. Ist Ihr Patenkind eine kleine Latina? Was wollen Sie damit andeuten, Mr. Einwanderungsbehörde? Nichts Bestimmtes. Würden Sie mit mir am Wochenende essen gehen? Ich brachte ihn sofort zur Tür. Draußen hob er plötzlich mein Kinn und küsste mich auf meine ledierte Nase. Oh, es war überraschend angenehm. Ich bewegte den Kopf und wie zwei unbeholfene Teenager bei ihrem ersten Date küssten wir uns eine Weile auf der Veranda vor dem Haus. Ich dachte, dass Sam schon sehr lange fort war. Und ich dachte, ich würde bestimmt nicht einschlafen können. Gesichter kamen. Harry, Jamieson, Mooney, Harry, Martha und die Frau, die mir gesagt hatte, ihr Name sei Manuela Estefan. Harry, Sam, Harry, Paulina. Und plötzlich erinnerte ich mich, beim Nachhausekommen Paulinas Fisch gesehen zu haben, den Fisch aus Golddraht. Ich schickte Harry nach Hause und stürmte direkt zu Ross. Oh, was ist denn? Ross, war Paulina da? Hä? Versteckst du sie? Ist Paulina bei dir? Quatsch, ich bin allein. Du aber auch anscheinend. Ob Paulina da war? Ach, ich bin müde, Carlotta. Na ja, sie war da. Oh, ja, ich wollte es dir ja sagen, aber dann... Jedenfalls ist sie gegangen. Wann? Ach, ich weiß doch nicht, wann. Ah ja, sie hat noch bei mir gegessen. Hat sie gesagt, wohin sie geht oder wann sie wiederkommt? Hat sie ihre Mutter angerufen? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich bekam Angst um Paulina. Immer wieder erschien mir Martha im Traum, wie sie ihre Koffer packte und mit Paulina die Stadt verließ, nur weil ich nicht aufhörte, Hannemanns Kissenfabrik im Auge zu behalten. Das war hirnrissig, aber immerhin hatte Martha ja damit gedroht. Den ganzen Tag hetzte ich von einer Organisation, die mit Illegalen zu tun hatte, zur nächsten. Zwar wurde ich fast überall wieder mit Misstrauen empfangen, aber plötzlich hatte ich Glück. Beim Cambridge Legal Collective traf ich auf Marion Rutledge, die da ehrenamtlich arbeitete, im Hauptberuf aber Anwältin in einer der wirklich guten Bostoner Sozietäten war. Die Polizei hatte Mrs. Rutledge Fotos von den verstümmelten Leichen gezeigt, die alle im Fenspark gefunden worden waren. Ich habe mir schon vor einiger Zeit geschworen, niemandem auch nur die kleinste Auskunft zu geben, wenn ich nicht sicher bin, sie kommt in die richtigen Hände. Sie gab mir Auskunft, als ich verklausuliert von Martha und Hannemanns Kissenfabrik berichtete. Sie schien sogar umgekehrt Auskunft von mir zu erhoffen. Da war gestern eine Frau bei mir, die ihre Freundin sucht, die bei Hannemann gearbeitet haben soll. Die Frau hieß Anna Uribe Palma, suchte Manuela und behauptete nicht zu wissen, dass Manuela tot war. Mrs. Rutledge war aber der Meinung, das sei offensichtlich gelogen. Sie habe ihr das am Minenspiel angesehen. Was sie anhatte? Jeans und irgendeine verwaschene Bluse. So genau kann ich mich nicht daran erinnern. Halt doch, einen roten Schal. Ganz unpassend, ganz auffällig. Und sie wollte heute noch einmal zu Hannemann und nach Fabrikschluss nochmals in der Wohnung nachschauen. Es war kurz vor Fabrikschluss. Ich raste zur Kissenfabrik in der Hoffnung, eine Latinafrau mit einem auffälligen roten Schal vor dem Haus warten zu sehen. Und da stand sie dann auch und redete auf Martha ein. Martha schüttelte immer wieder den Kopf und schließlich stieg die Frau mit dem Schal in einen Bus. Ich hatte vor, sie erst am Haus Westland Avenue anzusprechen. Damit kam ich jedoch zu spät. Moonies Beamte warteten schon auf sie, kaum dass sie klingelte. Das Haus wurde anscheinend die ganze Zeit observiert. Ich rief Mrs. Rutledge sofort an, schon aus schlechtem Gewissen. Und natürlich machte sie einen Riesenkrach, bis ich sie davon überzeugte, dass Annas Festnahme nicht mein Verdienst war. Mrs. Rutledge erklärte sich zu Annas Rechtsbeistand. Und ich sagte ihr, dass sie ihre Mandantin sicher bei der Kripo finden würde. Ehe ich selbst zu Mooney fuhr, rief ich Martha an, die mich beschuldigte, Paulina vor ihr zu verstecken, während ich sie verdächtigte, mir zu verschweigen, wo Paulina sein könnte. Wir spürten, dass wir beide Unrecht hatten, und Martha weinte. No sé, wir haben alle da schon gewohnt. Aurelia, Manuela, Dolores, Amalia und ich. Familiennamen bitte. No sé. Sie wollten Anna Beweisstücke aus der Asservatenkammer bringen. Ich fragte mich, ob Anna den kunstvoll verzierten Silberring wohl als Manuelas oder Aurelias oder Dolores oder Amalias Ring identifizieren würde. Mooney bat mich auf den Flur. Ich lasse Undercover-Agentin unten am Park Square Nutte spielen, um vielleicht irgendeinen Psychopathen anzulocken. Ein Psychopath? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Der Killer muss etwas mit der Wohnung zu tun haben oder mit Hannemanns Kissenfabrik. Oder mit beiden. Kissenfabrik? Du verschweigst mir anscheinend wieder mal was. Na und du? Mir hat die INS von einem Kojoten erzählt. Hat Manuela Estefan illegal ins Land geschleust? Hat jemand sie umgebracht, dem ihr Beruf nicht gefiel? Aber was ist dann mit den anderen Ermordeten? Als wir wieder reinkamen, starrte Anna auf die Tüten aus der Asservatenkammer. Ich tätschelte ihr beruhigend die Schulter, ein reiner Reflex. Da Mrs. Rutledge immer noch nicht da war, hatte Mooney einen Dolmetscher besorgt. Doch Anna beachtete ihn nicht. La blusa. Este Amalia. Ich gestickt. Ich geschenkt. Jesus y Maria. Sie wissen gar nichts. Martha, Frauen, die dort arbeiten, sterben. 4 Frauen sind tot. Die einzige von 5 Freundinnen, die noch nicht ermordet wurde, sitzt mit Todesangst bei der Polizei. Martha, auch Sie könnten in Gefahr sein. Sie glauben vielleicht, Sie hatten meine Tochter ganz für sich alleine, wenn ich ins Gefängnis gehe. Ich fühlte mich, als hätte Martha eine Schicht meiner Haut abgeschält. Etwas freigelegt, das ich mir selbst bislang nicht eingestanden hatte. Seit der Trennung von Cal habe ich nicht mehr über Kinder nachgedacht. Lag das vielleicht daran, dass ich mir bei Paulina was vormachte? Nicht über meine Gefühle für sie, sondern über ihre Gefühle für mich. Ich habe Paulina ein paar Mal zur Fabrik mitgenommen. Es ist Paulina gewesen, die mit dieser Frau über sie geredet hat. Und ich habe auch ihre Visitenkarte gesehen. Ich bin nicht so dumm, meine Mund aufzureißen. Die ganze Zeit hockte Martha vor dem Kühlschrank und putzte das Gefrierfach. Es ist Paulina, die uns Schwierigkeiten macht. Es schien, als würde das Zimmer mit einer Schicht Eis überzogen. Wenn es noch kälter würde, würden meine Zähne anfangen zu klappern. Ist Ihnen nicht gut? Ist Ihr Mann wieder in der Stadt? Macht das Paulina zu schaffen? Oh, Sie verstehen gar nichts. Pedro ist nicht Paulinas Vater. Moment. Weiß Paulina das? Ihr Vater ist ein reicher Mann in Bogota. Aber hilf uns das hier, wo wir wie Schweine leben. Nein. Ich arbeitete in seinem Haus. Er sagte, er will mich heiraten. Aber als ich mit Paulina schwanger war, bye-bye. Noch einmal, Martha. Weiß Paulina das? Woher soll sie das wissen? Es ist eine alte Geschichte. Mit einem Mal war mir klar, dass Paulina es jetzt wusste. Deshalb ihr verändertes Verhalten, seit sie aus Bogota zurückgekehrt waren. Sie wusste jetzt, dass ihr richtiger Vater ein Kolumbianer war. Sie ist nur ein Kind. Sie stopfte Lebensmittel in ihren geputzten, uralten Kühlschrank. Ich ließ sie da sitzen in ihrer Küche, ging und rief Muni an und bat ihn, eine Fahndung nach Paulina rauszugeben. Ich musste Taxi fahren. Gloria versprach, dass alle ihre Fahrer nach Paulina suchen würden. Zwischen den Fahrten fing ich selber an zu suchen. Ich fragte Prostituierte, denen ein Mädchen aufgefallen sein könnte. Ich zückte mein Foto von Paulina. Nichts. Wo rennst du hin, wenn du noch zu jung bist, einen Zufluchtsort zu haben? Ich stellte mir schließlich vor, dass sie vor meiner Haustür stand, mich schlaftrunken begrüßte. Sie war nicht da. Ich schlief schlecht und rief unausgeschlafen Muni an. Was gibt's denn, Carlotta? Muni, wir müssen noch mal in den Keller, bitte. Wieso denn? Allmählich habe ich das Gefühl, du machst die Ermittlungen. Muni. Also schön, weil du es bist. So, da wären wir. Kannst du mir endlich erklären, was du dir davon versprichst? Ich frage mich, wieso wollte Anna noch mal in dieses Kellerloch? Ich dachte schon, du glaubst, wir finden hier womöglich die kleine Paulina. Muni, es ist mir egal, ob du Mist denkst, aber du musst ihn nicht jedes Mal von dir geben. Vergiss es. Wo suchen wir? Meine Güte, Carlotta, hier waren schon Spezialisten am Werk, oder wofür hältst du mich? Er war erschöpft und hatte tiefe Ringe unter den Augen. Aber ich sah schließlich auch nicht mehr ganz taufrisch aus. Glaubst du, ich beherrsche mein Handwerk nicht? Wenn Anna unbedingt noch mal hierher wollte, trotz des Risikos von der INS geschnappt zu werden, dann will ich wissen, warum. Und ich will wissen, von wessen Geld diese armen Latinas mir $500 hingelegt haben. Okay. Wenn du die Schlafkammer nimmst, nehme ich die Kochnische. Frauen bewahren kostbaren Besitz so nah wie nur irgend möglich am Bett auf. Abgesehen vom Sprungrahmen lag nichts unter den Matratzen. Ich riss die Matratzen eine nach der anderen auf und begann gründlich in ihnen zu wühlen, trotz des Ekelgefühls. Willst du einen Handschuh? Er hatte an alles gedacht und reichte mir einen dünnen Arzthandschuh. Ich grub weiter Füllmaterial heraus, zwängte meinen Arm immer tiefer in das Loch, schob ihn fast bis zur Schulter hinein, als ich auf etwas Hartes stieß und es herauszog. Es war klebrig, rechteckig und aus Leder. INS. Ein braunes Ledermäppchen. Wie das von Jamieson. Seins war sauber. Mit sowas habe ich wirklich nicht gerechnet, Carlotta. Wie gut, dass du so stur bist. Muni klappte es auf und ich starrte auf Harry Clintons Bild. Auf seinen Namen und die Zahlen und Buchstaben, die so offiziell wirkten. 2 $100-Scheine lagen in der Mappe, ordentlich gefaltet und so brandneu wie die 5, die ich bekommen hatte. Meine Mandantin wird jetzt mit Ihnen sprechen. Wir schlagen nicht von vornherein ein Geschäft vor. Aber wir sind zuversichtlich, dass unsere Informationen Ihrer Ermittlung weiterhelfen werden. Und wenn dies der Fall ist, würden wir es zu schätzen wissen, wenn Ana Uribe Palma eine Green Card bekäme. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Ich bin nicht der liebe Gott. Also ja? Aber ich werde mir für Ihre Mandantin den Arsch aufreißen, das verspreche ich Ihnen. Der Dolmetscher hatte dieses Mal zu tun. Anna erzählte von den 5 Freundinnen im Lager in Texas, die ihre Familien zurückgelassen hatten und hofften, Geld zu verdienen. Sie erzählte von dem Mann, der sie nach Boston bringen konnte. Sie wussten gar nicht, dass das so weit weg sein würde. Sie wussten gar nichts. Sie gaben Geld, Schmuck und schließlich ihren Leib. Der Mann war Harry Clinton, der Coyote. Am Ende brachte er sie in Hahnemanns Kissenfabrik unter, zu einem Hungerlohn. Manuela, ella es muy lista. Sie findet etwas heraus über den Mann, der der Coyote ist. Und es dauert nicht lange, da hat Manuela ihre Green Card. Ella mir dice, dass das Geheimnis wertvoll ist und dass wir alle damit unsere Green Cards bekommen können. Alle ihre Freundinnen, Bibi Mos, Vino, feiern und dann ist Manuela auf einmal verschwunden. In einer präparierten Sammlung von 6 Fotos identifizierte Anna Harry Clinton sofort als den Kojoten. Der Mann aus der Einwanderungsbehörde selbst war der Schlepper und ein 4-facher Mörder. Leicht gemacht wurde es ihm, weil er als Texaner zwischen Boston und Texas pendeln konnte, ohne Argwohn zu erregen. Er schrieb Manuela die Aufenthaltsgenehmigung selbst und brachte sie danach um. El jefe me dice, Manuela sei nach California, weil Boston zu weit weg von der Heimat sei y el tiempo no es bueno para ella. Aurelia ist die mutigste von uns. Sie geht zu den Coyoten. Der Fabrikboss erklärt, Aurelia hat jetzt auch Green Card und ist nach Kalifornien. Miss Uribe Palma. Hören Sie, Lieutenant Mooney, den Rest können Sie sich doch selber zusammenreimen. Quälen Sie meine Mandantin nicht unnötig. Harrison Clinton, sagte ich leise vor mich hin. War ich überrascht? Benommen? Schockiert? Wütend? Wütend. Ja, ich war wütend, weil ich einem Mann geglaubt hatte, weil er ein schönes Gesicht hatte und einen Körper, der auch einer näheren Untersuchung standhielt. Ich sagte mir, dass meine Abneigung gegen Jamieson Clinton nur noch glaubwürdiger erscheinen ließ, aber das war eine blöde Ausrede. Ich hatte Harry geglaubt. Einem Mann, der mich geküsst hatte. Um ehrlich zu sein, einem Mann, den ich geküsst hatte. Er hatte vor, sie alle 5 umzubringen. Also die Manuela, die bei mir war, war in Wirklichkeit Amalia. Amalia ist ihre Cousine. Moni, ich hatte keine Ahnung, ich schwör's dir. Ruh dich aus, Carlotta, bitte. Gute Nacht. Von was sollte ich mich ausruhen? Von Harry Clinton etwa? Der die Morde so ausführt, dass es nach dem Werk eines Psychopathen aussieht? Ist noch was, Moni, ich bin hundemüde. Du bist das Miststück, das alles kaputt gemacht hat. Von sich aus wäre sie nie zu den Cops gelaufen. Harry, wo bist du? Ich musste Manuela doch sagen, oder? Irgendwer findet die Karte, vergleicht sie mit der Leiche und schon fangen sie doch an, die Akten der Einwanderungsbehörde zu kontrollieren, richtig? Was sie zwangsläufig zu meinem kleinen Nebenjob führt. Harry, wo bist du? Weißt du, alles, was passiert ist, ist einzig und allein Manuelas verdammte Schuld. Sie hat mein Ausweismäppchen gestohlen. Hat es mir gestohlen, während sie in einem Hinterzimmer bei Hanneman mit mir gebumst hat. Harry, ich... Die Zaken waren ganz schön hart, ja. Wo bist du, Harry Clinton? Ich musste sie alle Zaken, weil dieses Luder mit denen über mich getratscht hat. Aber es gibt keine wirklichen Beweise gegen mich. Es gibt keine Fingerabdrücke, nichts. Da ist nur diese Schlampe, die jetzt bei der Polizei aussagt. Aber das wird dir nichts nützen. Denn du wirst mir das verdammte Miststück jetzt bringen, Carlotta, ja. Du bist total übergeschnappt. Ich bin ein Glückspilz. Ich habe einen Gast bei mir und du wirst gern auf meinen Tausch eingehen und mir diese Frau bringen. Bleib dran, Carlotta. Carlotta, es tut mir leid, Carlotta. Hilf mir, Paulina! Carlotta, hilf mir! Du kriegst deine Kleine nur, wenn du mir das Miststück Anna bringst. Kapiert? Ross! Ross, steh auf, verdammt nochmal! Oh, wenn das zur Gewohnheit wird, nachts hier rumzuschreien, dann muss Ross, war Paulina noch da, als Harry gegangen ist? Ich meine, du weißt schon, als er hier zu Besuch war. Wir wollten doch wenigstens noch mitkriegen, wie weit du bei dem Kerl gehst. Ja, hat Paulina gesehen, dass wir uns geküsst haben? Davon wird man nicht verdorben. Na, sie fand's schön. Ross, Paulina ist bei Harry Clinton. Womöglich ist sie freiwillig bei ihm. Ja, wieso auch nicht? Ja, vielleicht dachte sie, ein Mann, den ich küsse, zu dem kann sie auch Vertrauen haben. Ja, und? Hat sie was gesagt in der Richtung? In der Richtung nicht. Na, sie hat die Zeit gestoppt. Wie lang der Kuss war und so. Der Bahnhof muss offen bleiben, hatte Harry Clinton befohlen. Irgendwelche Absperrungen, irgendwelche Bauarbeiten, irgendwas Ungewöhnliches und unser Geschäft ist geplatzt. Mooney hängte sich ans Telefon, verständigte das FBI und das Büro des Commissioners. Er schaltete nur diejenigen ein, denen er vertraute. Du bringst Anna rein, hatte Harry befohlen. Keine Waffen, keine Cops. Weitere Anweisungen folgen. Ich fragte mich, welche Leute an den Kiosken wohl Cops waren. Mooney hatte es abgelehnt, die einzige Zeugin Anna der Gefahr auszusetzen. Sie hatten Undercover-Agentin Sergeant Ramirez als Anna verkleidet. Aus einiger Entfernung war das perfekt. Aber wir hatten es mit Harry Clinton zu tun. Wie gut kannte er Anna? Wenn er den Bluff durchschaute, war Paulina so gut wie tot. Sind Sie Carlotta? Dann soll ich Ihnen das hier geben. Ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Du steigst mit dem Mädchen in den nächsten Zug bis Arlington. Bring den Zettel gefälligst mit. Ich konnte ihn also nicht fallen lassen, damit ihn einer von Moonies Kehrmännern fand. Aber ich sagte zu Ramirez laut: Wir fahren zu Arlington. Und ein Hotdog-Verkäufer räusperte sich. Wie schnell würde Mooney das erfahren? Wie schnell würde er Leute zu Arlington kriegen? Oder hatte er an jeder Station Leute? Mir trocknete der Mund ein. Ich hatte keine Stimme mehr. An der Arlington brachte ein anderer Straßenjunge wieder einen Zettel. Ich krächzte laut, was drauf stand, tat so, als lese ich ihn Anna vor. Wirf einen Blick über die Gleise. Er ist oben auf der Treppe, auf der rechten dort. Bleib oben stehen, wo ich euch sehen kann. Ich schicke dir Paulina, wenn du mir das Mädchen schickst. Dann gehst du wieder runter und steigst in den nächsten Zug. Er sieht uns. Wir müssen uns in der Menge halten, sonst kommen wir ihm zu nah. Er hat auch seine Probleme in dem ganzen Betrieb hier. Kopf runter! Sie tat, als ginge sie auf Harry zu. Paulina riss sich los, Clinton hob die Waffe und... Ah! Oh! Mierda! Oh. Hat sie viel Blut verloren? Nein, ich glaube, es ist nur die Schulter. Oh, oh. Macht euch nicht in die Hose. Schulter, Hose. Oh, ich werd schon wieder, Leute. Was Neues? Ihr habt ihn. An der Berkeley Station erwischt. Danke. Wer hat wen erwischt? Hä? Wir haben Harrison Clinton an der Berkeley Station verhaftet. Ohne Blutvergießen. Oder fast. Aber Ma hat mich belogen über meinen Vater. Du hast es erfahren, als ihr in Kolumbien wart. Sie haben gedacht, ich schlafe. Der Mann wollte Ma kein Geld mehr geben. Aber dann hat er ihnen doch ein bisschen Geld gegeben. Aber warum bist du zu Harry gegangen, Paulina? Ich dachte, er wäre okay. Du hast ihn doch geküsst. Aber warum, Paulina? Was wolltest du von ihm? Ich bin eine Illegale. Sie hatte zu viel von Marthas Gesprächen über Illegale mit angehört. Wenn nicht der US-Bürger aus Puerto Rico ihr Vater ist, würde sie womöglich abgeschoben. Ich wollte doch bloß, dass er mir hilft. Du hast ihn geküsst. Ja, das wissen wir jetzt. Jetzt bist du auch noch mit mir böse. Nein, bin ich nicht, Paulina. Dir wird nichts passieren, das verspreche ich dir. Aber dafür musst du mit zum nächsten Volleyballspiel kommen. Ihr verliert ja doch wieder. Carlotta jagt den Kojoten. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Nach dem gleichnamigen Roman von Linda Barnes. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Bürger. Carlotta Carlyle, Christiane von Pöllnitz. Moni, Stefan Gossler. Martha, Susanna Ibanez. Paulina, Aurora Aznaran. Harry, David Steffen. Ross, Lisa Adler. Lemon, Aykut Kajacik. Jameson, Gerd Grasse. Manuela, Carolina Vera Squeya. Anna, Nicole Leon. Mrs. Rutledge, Uta Halland. Mrs. Ramirez, Justina Del Corte. Straßenjunge, Lukas Leon Nöllemeier. Schnitt, Tina Emmerling. Ton und musikalische Begleitung, Martin Eichberg. Regieassistenz, Gabi Figge. Regie, Klaus-Michael Klingsporn. Produktion, Deutschlandradio Berlin, 2000.